Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ich habe Ihnen in dieser Sendung ja schon öfter von dem kosmischen Gewebe erzählt, in dem wir drin stecken. Dass unsere Existenz von vielen, vielen Dingen abhängig ist, die da draußen im All passiert sind oder jetzt gerade passieren. Da habe ich Ihnen schon mal was erzählt darüber, dass der Mond so wichtig ist für die Drehung der Erde, für die Stabilität der Erde und so weiter. Ich habe Ihnen erzählt darüber, dass natürlich die Sonne, das wissen wir alle, dass die Sonne besonders wichtig ist für unsere Existenz, weil sie gibt uns schließlich die Energie. Ich habe Ihnen was erzählt über Supernova-Explosionen, die dafür verantwortlich sind, dass sie überhaupt existieren, ich auch. Weil die Elemente, aus denen wir bestehen, die kommen aus Sternen, die explodieren und ihre erbrüdeten Elemente wieder ins interstellare Medium zurückgeben, also in den Raum zwischen den Sternen. Also Sie wissen schon, wenn Sie erfahrene Alpha Centauri-Gucker sind, dass ich dieses Thema sehr liebe, herauszufinden, wie hängen wir eigentlich mit dem Kosmos zusammen? Was ist es eigentlich so Besonderes an unserer Stellung im Universum, dass wir überhaupt hier sind? Und heute soll es wieder um so eine Geschichte gehen, und zwar um einen Planeten, den Sie alle kennen, aber wo man gar nicht so vor der Hand sehen würde, was hat der eigentlich mit mir zu tun? Deswegen soll es heute heißen, was nützt uns Jupiter? Jupiter, der größte Planet im Sonnensystem, was hat der mit mir zu tun? Und sagt er mir irgendetwas darüber, welcher besondere Platz die Erde und das Sonnensystem im Universum überhaupt haben? Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. Er ist ungefähr 320 Mal schwerer als die Erde, also ein richtiger Brummer. Und er dreht sich sehr schnell, so ungefähr 10 Stunden innerhalb, das wäre ein bisschen langsam, 10 Stunden. Das heißt, er dreht sich in 10 Stunden einmal um sich, er hat den kürzesten Tag. Seine Umlaufbahn um die Sonne ist ungefähr 12 Jahre und er hat ein wahnsinniges Wetter, wie Sie auf dem Bild sehen können. Er besteht also aus großen Streifen. Die Atmosphäre, das ist das Einzige, was wir von diesem Planeten sehen. Wir können also nicht bis zu seiner Oberfläche gucken, wir können nur diese Atmosphäre sehen. Die besteht aus Ammoniak und Methan und ganz viel Wasserstoff und Helium. Jupiter ist sozusagen zusammengesetzt aus dem Urgas, aus dem das Sonnensystem sich gebildet hat, abgesehen von einigen Staubteilchen und anderen Elementen. Jupiter ist ein ganz besonderer Planet insofern, er hat in seinem Abstand von 5 astronomischen Einheiten, wie wir Astronomen sagen, das heißt, der ist 5-mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde, hat er einen ganz besonderen Platz im Sonnensystem. Sie erinnern sich vielleicht, Sonne, dann kommt Merkur, ist der innerste Planet, dann kommt Venus, dann kommt die Erde, dann kommt Mars, dann kommt so ein komischer Gürtel aus Felsbrocken, der Asteroidengürtel, und dann kommt schon Jupiter und dann kommen draußen Saturn, Uranus, Neptun und so weiter. Dieser Planet ist fast ein Stern geworden, um Haaresbreite. Mit seinen 300 Erdmassen ist er zwar 70 Mal zu klein für einen Stern, aber er hätte es fast geschafft, denn er strahlt mehr Energie ab, als er bekommen hat. Und bekommt von der Sonne. Hat also ein richtiges Kraftwerk, nur woher kommt das? Dieser Planet ist entstanden, als sich ungefähr 10 Erdmassen an Staub zusammengeklumpt haben, zu einem Kern, also 10-mal die Masse der Erde steckt im Kern des Jupiter drin und um ihn herum über 300 Erdmassen nur an Wasserstoff im Prinzip. Ist zwar noch ein bisschen Helium dabei und andere Spurenelemente, aber im Grunde genommen ist es nur Wasserstoff. Das heißt, eigentlich ist Wie Sie gleich sehen werden, ist Jupiter nicht wirklich ein Gasriese. Das ist ein flüssiger Tropfen. Denn, ich sagte ja schon, das, was wir sehen vom Jupiter, ist nur die Atmosphäre. Das ist unglaublich dichtes Gas. Die Temperatur in der Atmosphäre, das sind so minus 130 Grad, das ist also ziemlich kalt. Aber der ist sehr schwer und dadurch drückt die Atmosphäre auf die unterliegenden Schichten natürlich. Und Druck erzeugt, Hitze, klar. Es wird also wärmer. Und der Druck wird immer größer. Und aus dem Wasserstoff, so wie wir ihn kennen, als Gas, wird eine Flüssigkeit, wird flüssiger Wasserstoff. Durch den Druck werden die Teilchen zusammengepresst, bis sie eine Flüssigkeit werden. Und irgendwann wird aus dem Wasserstoff sogar ein Metall. Der fängt an, metallische Fähigkeiten zu bekommen, der Wasserstoff. Wird also richtig flüssig und er leitet Strom. Und zwar viel besser als die Metalle, die wir so kennen. Nun, das bedeutet, wenn Ströme durch eine Flüssigkeit laufen können, dann bedeutet das natürlich Magnetfelder auftauchen. Jupiter hat ein sehr starkes Magnetfeld, eine riesige Magnetosphäre. Und was macht der Planet eigentlich? Ich sagte ja schon, er ist der größte in unserem Sonnensystem, hat übrigens eine Menge Untertanen. Seine Monde, also hier Titan, Callisto, Io und so weiter, das sind schon fast Planeten. Die sind fast so groß wie die Erde. Nicht ganz, aber fast. Deswegen sage ich ja immer, dass wir, also die Erde, einen Mond haben, der uns dienstgradmäßig gar nicht zusteht. Der würde prima passen um Jupiter herum, denn unser Mond ist ein ziemlicher Brocken. Nicht? Nun, kommen wir zurück zum Jupiter. Was erzählt der Mann dem mir da eigentlich, mögen Sie fragen? Wo will der eigentlich hin? Nun, Jupiter hat eine ganz, ganz besondere Funktion in unserem Sonnensystem. Aber gehen wir erstmal zu anderen Sternen. 1995 haben sich ein paar Astronomen gefragt, wie sieht es eigentlich um junge sonnenähnliche Sterne aus? Also Sterne, so wie unsere Sonne, nur die jünger sind. Wir können aus den Spektren der Sterne ablesen, wie alt sie sind. Also haben sie sich ein paar Sterne gesucht, wie unsere Sonne, die so 1 bis 10 Millionen Jahre alt sind. Und sie wollten gucken, wie sieht denn die Umgebung um diese Sterne herum aus? Mit anderen Worten, sehen wir irgendwelche Anzeichen von der Planetenentstehung? Jetzt habe ich Ihnen ja schon gesagt, Jupiter besteht aus molekularem Wasserstoff. Also, nach was haben die gesucht um diese anderen Sterne herum? Nach molekularem Wasserstoff. Und was haben sie gefunden? Nichts. Gar nichts. Wo ist das Problem, werden Sie vielleicht fragen. Nun, das Problem ist, wenn innerhalb von wenigen Millionen Jahren diese jungen Sterne diesen Wasserstoff schon weggeblasen haben, denn Sterne, wenn sie gerade dann, wenn sie besonders jung sind, die blasen ja einen ungeheuren Wind. Die Sonne bläst zurzeit einen Sonnenwind von nur so 600 Kilometer pro Sekunde. Wenn ein Stern jung ist, dann bläst er mit 2000 Kilometer pro Sekunde. Und dann bläst er so viel Plasma weg, dass das bisschen Wasserstoff, was da um ihn rum ist, alles verschwindet. Also hatte man 1995 zum ersten Mal das Problem, wie mache ich innerhalb von wenigen Millionen Jahren einen Jupiterplaneten, wenn dieser Stern das ganze Wasserstoff wegtreibt, den molekularen Wasserstoff wegtreibt. Denn, denken Sie dran, ich muss einen Kern bilden aus 10 Erdmassen, der besteht aus festem Material. Um diesen Kern herum muss ich 300 Erdmassen an molekularem Wasserstoff ansammeln. Wie wir sagen, er muss es akkretieren. Das heißt, das Gas bleibt in der Nähe dieses festen Kerns und es bildet sich eine Scheibe aus. Aus dieser Scheibe zum Beispiel sind dann auch die Monde um den Jupiter herum entstanden. Wie geht das, wenn um die anderen Sterne herum kein molekularer Wasserstoff gefunden wird? Dann haben wir ein ganz großes Problem bei der Bildung des Jupiter in unserem Sonnensystem. Wir können nämlich nicht verstehen, wie das so schnell gegangen ist. Tja, und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Was wäre denn, wenn in unserem Sonnensystem kein Jupiter wäre? Nun, Jupiter ist eine Riesenmasse. Jupiter ist schwerer als alle Planeten im Sonnensystem zusammen. Ja, ist klar. Was heißt das? Wenn man ihn wegnimmt, fehlt eine erhebliche Masse im Sonnensystem. Jetzt kann man sich fragen, welche Bahnen haben denn zum Beispiel diese Asteroiden in den Gürteln, die außerhalb des Sonnensystems liegen, wenn ich keinen Jupiter hätte? Würden die dann die Erde häufiger treffen oder seltener treffen? Oder was würde passieren? Und auch 1995 hat man herausgefunden, dass der Jupiter ganz, ja um nicht zu sagen, er ist der Beschützer der Erde. Er schützt uns vor den Brocken, die von außen reinkommen und so alle 100, 150 Millionen Jahre hier auf der Erde auftreffen. Denken Sie an die Dinosaurier-Geschichte. Wenn wir keinen Jupiter im Sonnensystem hätten, dann wäre die Zeitskala für regelmäßiges, soll ich mal sagen, eintreffen, um nicht zu sagen auftreffen, von solchen riesigen Brocken, also sagen wir mal so einen Kilometer groß, wäre alle 100.000 Jahre. Das heißt, Sie haben ein Problem. A, und das setzt sich jetzt zusammen. Erstens finden die raus, um andere Sterne herum gibt es kein Gas, aus dem ich einen Jupiter machen könnte. Dann finden sie raus, wenn ich keinen Jupiter in unserer Sonne, in unserem Sonnensystem machen könnte, dann würden ja alle 100.000 Jahre so ein Kilometerbrocken einfallen. Also wie bitte funktioniert das alles? Ja. Jupiter hat also eine Funktion, die sich auf die Entwicklung von Leben geradezu fundamental auswirkt. Denn natürlich gibt es Leute, die behaupten immer wieder, oder vielleicht sogar mit Recht, Leben braucht Stress. Also damit meine ich jetzt nicht den Alltagsstress, nicht? Dass man ihnen wieder die Vorfahrt weggenommen hat oder sonst was. Nee, nee. Stress heißt Veränderung von Umweltbedingungen. Und so ein Einschlag auf die Erde ist natürlich eine massive Veränderung von Umweltbedingungen. Nicht? Aber immerhin, zwar sind die ganzen Dinosaurier ausgestorben, aber es ist ja was übrig geblieben. Nicht, nicht zuletzt wir sind ja aus einer Form von Leben entstanden, die eben es geschafft hat, sich diesen veränderten Umweltbedingungen anzupassen. Wenn aber alle 100.000 Jahre sich die Umwelt so sehr verändert, wie bei einem Einschlag von einem Kometen, ja dann hat das höhere Leben zumindest auf einem solchen Planeten keine Chance mehr. Das heißt, man muss wirklich fragen, wie es in diesem Sonnensystem passiert ist, dass eine solche große Masse so nah an der Sonne entstanden ist. Jetzt werden vielleicht einige von Ihnen sich noch erinnern, ich habe Ihnen mal was erzählt über Planetensysteme um andere Sterne herum. Dort werden ja inzwischen auch Planeten entdeckt. Die sind alle so schwer wie der Jupiter, manchmal sogar schwerer. Nun sind deren große Planeten aber ganz nah an dem Zentralgestirn. Nicht? Ich sagte ja, bei uns ist der Jupiter 5-mal so weit weg von der Sonne wie die Erde von der Sonne. Bei diesen anderen Gestirnen sind diese großen Planeten ganz nah dran. Wie kamen die dahin? Die können da nicht entstanden sein. Solche großen Massen sind nicht in der Nähe des Sterns zu finden. Nicht zuletzt deswegen, weil der Stern, wenn er anfängt, natürlich seinen ganzen Freiraum ja freibläst. Wie kommen also diese Planeten dahin? Es gibt nur eine Möglichkeit, die müssen weit draußen entstanden sein. Diese Planeten sind weit draußen entstanden, haben vielleicht einen Schubs gekriegt von einem Begleiter, nicht? Einen gravitativen Schubs, also von der Schwerkraft des Begleiters sind sie ausgelenkt worden und dann laufen die nach innen. Und dann, wenn so ein Riesenplanet durch ein Sonnensystem durchläuft, dann passiert genau das Gleiche, was die amerikanischen und russischen Sonden auf ihrem Weg zu den äußeren Planeten immer ausnutzen, den sogenannten Swing-By. Also, wenn sie in die Nähe einer großen Masse kommen und sie fliegen daran vorbei, dann kriegen sie eine Veränderung der Geschwindigkeitsrichtung und der Flugrichtung. Wenn also der Jupiter sich zum Beispiel durch das Sonnensystem durchbewegen würde, dann würden einfach nacheinander die Planeten einfach rausgekegelt werden, ohne dass der die jetzt trifft. Nur einfach die Veränderung seines Schwerkraftsfeldes würde ausreichen, dass die Planeten rausfliegen. Also können wir schon mal festhalten, die Sternsysteme, von denen wir draußen wissen, dass sie Planeten haben, mit diesen riesigen, großen Planeten sehr nah an den Sternen dran, die sind praktisch frei von allen kleinen Körpern. Das mache Ihnen jetzt alles ein bisschen merkwürdig erscheinen. Warum redet der Mann so leidenschaftlich darüber? Wir wissen das alles erst seit ein paar Jahren. Im letzten Jahr zum Beispiel hat man herausgefunden, was wäre, wenn Erde und Mond nicht im Sonnensystem wären. Ja, da würden die inneren Planeten rausgekegelt werden, weil der Jupiter mit seiner großen Masse ein bisschen an den inneren Planeten zieht. Und dabei die Bahnen der Planeten immer eiriger und eiriger werden. Und dabei entweder der Merkur rausgeschossen wird oder die Venus. Die Erde und Mond sind praktisch sowas wie ein Stoßdämpfer für die inneren Planeten. Das ist alles erst möglich geworden, seitdem wir große Computer haben und das richtig simulieren können. Wir wissen also heute, dass wir neben all den tollen Randbedingungen, die erfüllt sein mussten, damit wir uns heute unterhalten können, eine wesentliche Randbedingung ist, dass ein Sonnensystem, in dem Leben sein soll, ein Jupiter vorhanden ist. Dass in diesem Sonnensystem ein Jupiter vorhanden ist, der im richtigen Abstand von seinem Zentralgestirn steht und die inneren Planeten beschützt. Die inneren Planeten werden die sein, die Leben haben, denn die sind nah genug dran. Wenn Sie bedenken, dass bereits winzige Veränderungen der Erdbahn, also der Erdumlaufbahn, nach draußen oder nach drinnen bedeuten würden, dass das Leben auf unserer Welt unmöglich wäre, weil es entweder zu heiß wird oder viel zu kalt wird, dann ist das schon ein Riesending. Und ich denke, jetzt ist einigermaßen klar, was der König der Planeten, der große Jupiter, uns nützt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Zukunft noch viele von solchen tollen Geheimnissen im Sonnensystem entdecken werden. Und wir lernen mehr und mehr darüber, wo wir überhaupt herkommen und was wir in diesem Universum für einen tollen Platz haben.